Erster, wer allein sein will, sucht nur seinen eigenen Vorteil. Er lehnt gute Ratschläge ab. Zweiter, ein dummer Mensch will nichts lernen. Er will nur seine eigene Meinung sagen. Dritter, wo böse Menschen hinkommen, gibt es auch Verachtung. Schande kommt mit ihnen. Vierte, Worte eines klugen Mannes sind wie tiefes Wasser. Weisheit ist wie ein frischer Bach. Fünfter, es ist schlecht, böse Menschen zu unterstützen. Man darf gute Menschen nicht ungerecht behandeln. Sechster, die Worte eines Dummen führen zu Streit. Sein Mund ruft nach Schlägen. Siebter, ein dummer Mensch zerstört sich mit seinen Worten. Seine Lippen sind eine Gefahr. Achte, Gerüchte schmecken vielen Menschen gut. Sie dringen tief in den Körper ein. Neunter, wer bei der Arbeit faul ist, ist wie ein Zerstörer. Er hilft beim Kaputtmachen. Zehnter, der Name Gottes ist wie ein starker Turm. Gute Menschen finden dort Schutz. Elfter, reiche Menschen denken, ihr Geld schützt sie. Sie glauben, es ist eine hohe Mauer. Zwölfter, Stolz kommt vor dem Fall. Aber wer bescheiden ist, bekommt Ehre. Dreizehnter, wer antwortet, bevor er zuhört, ist dumm. Das bringt ihm Schande. Vierzehnter, ein starker Wille hilft bei Krankheit. Aber wer keinen Mut hat, leidet sehr. Fünfzehnter, ein kluger Mensch will immer mehr lernen. Er hört genau zu. Sechzehnter, ein Geschenk öffnet viele Türen. Es bringt einen Menschen zu wichtigen Personen. Siebzehnter, der Erste vor Gericht scheint Recht zu haben. Dann kommt der andere und fragt. Achtzehnter, das Los beendet jeden Streit. Es entscheidet auch zwischen starken Gegnern. Neunzehnter, ein beleidigter Bruder ist schwerer zu gewinnen als eine Stadt. Streit trennt Menschen. Zwanzigster, ein Mensch lebt von den Folgen seiner Worte. Seine Sprache macht ihn satt. Einundzwanzigstens, Worte können Leben oder Tod bringen. Wer viel redet, muss mit den Folgen leben. 22. Wer eine Ehefrau findet, findet etwas Gutes. Gott freut sich über ihn. 23. Ein armer Mensch bittet höflich um Hilfe. Ein reicher Mensch antwortet oft hart. 24. Viele falsche Freunde bringen Unglück. Aber ein echter Freund ist besser als ein Bruder.